Kanzleramtschef Frey hat die angestrebte Rentenreform als gewaltige Herausforderung bezeichnet. Der CDU-Politiker sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es sei eine Illusion zu glauben, dass dies mit einer einzigen Reform erledigt wäre. In Bezug auf die Generationengerechtigkeit im Rentensystem bedürfe es voraussichtlich weiterer Reformen. Die Rentenbezugszeiten seien heute doppelt so lang wie in den 60er Jahren, betonte Frey. Es habe natürlich versicherungsmathematische Konsequenzen für ein Umlagesystem, wenn über Jahrzehnte hinweg zu wenige Kinder geboren würden. Heutzutage würden nicht mehr 6 Erwerbstätige für einen Rentner aufkommen. Das Verhältnis liege vielmehr irgendwo zwischen 2 und 1,5. Zum Thema gesetzliches Renteneintrittsalter sagte Frey, dazu gebe es in der Koalition eine Verständigung. Deswegen sei es nicht sinnvoll, darüber jetzt zu diskutieren, wenn man es schaffen würde, dass sich das tatsächliche Renteneintrittsalter dem gesetzlichen möglichst stark annähre, hätte man schon viel erreicht. Deswegen sollte man sich darauf konzentrieren. Bundeskanzler Merz erhält für seine Äußerungen zur Sozialpolitik Widerspruch aus der eigenen Partei. Die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft CDA, der Sozialflügel in der CDU, wirft ihrem Parteichef Adamismus vor. Der CDA-Vorsitzende Radke bezog sich im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auf Merz' Aussage, der Sozialstaat sei nicht mehr finanzierbar. Nach Radkes Worten ist die Sozialstaatsquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt seit Jahrzehnten konstant. Zwar gäbe es einen Reformbedarf, aber nicht mit der Kettensäge, so Radke wörtlich. Der Sozialflügel der CDU hält der eigenen Partei außerdem vor, mit der Bundesregierung Anteil an der schlechten Stimmung in der Bevölkerung zu haben. CDA-Chef Radke appellierte an die Regierungskoalition, dafür zu sorgen, dass das einstige Aufstiegsversprechen in Deutschland wieder gelte. Estland hat eine NATO-Sitzung aller Bündnispartner beantragt, weil russische Kampfflugzeuge den Luftraum des Landes verletzt haben. Regierungschef Michal teilte in Tallinn mit, es gehe um Beratungen nach Artikel 4 des NATO-Vertrages. Dieser sieht Konsultationen vor, wenn ein Mitgliedstaat seine territoriale Integrität, Sicherheit oder Unabhängigkeit bedroht sieht. 3 Flugzeuge vom Typ MiG-31 befanden sich der Regierung zufolge 12 Minuten über estnischem Gebiet. NATO-Generalsekretär Rutte und Bundesaußenminister Wadefohl verurteilten dies gleichlautend als inakzeptabel. Die EU-Außenbeauftragte Kallas sprach von einer äußerst gefährlichen Provokation. Angesichts der 3. Verletzung ihres Luftraumes durch Russland binnen weniger Tage dürfe die EU keine Schwäche zeigen. Polen meldete am Abend einen weiteren Zwischenfall mit russischen Kampfflugzeugen über der Ostsee. 2 Maschinen hätten im Tiefflug eine Bohrplattform überflogen und damit die Sicherheitszone der Plattform verletzt. Das erste internationale Hochseeschutzabkommen kann im Januar in Kraft treten. Durch den Beitritt von Marokko und Sierra Leone zu dem UNO-Vertrag wurde die erforderliche Zahl von mindestens 60 Ratifizierungen erreicht. UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem historischen Erfolg. Das internationale Abkommen sieht Schutzgebiete außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone einzelner Länder vor. Dies ist von großer Bedeutung, weil es 2/3 der Meeresgebiete betrifft. Dort gelten dann erstmals verbindliche Regeln zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt. Die UNO-Mitgliedstaaten hatten bis zur Einigung im März 2023 mehr als 15 Jahre um den Vertrag gerungen. Deutschland zählte zu den ersten Unterzeichnern, die Ratifizierung steht aber dennoch aus. Weil das 60 andere Staaten aber inzwischen getan haben, tritt das Abkommen nach 120 Tagen in Kraft. Der Wetterbericht, die Lage am Rande eines Hochs, dessen Schwerpunkt sich nach Südosteuropa verlagert, gelangt von Südwesten sehr warme Luft nach Deutschland. Die Vorhersage, nachts verbreitet gering bewölkt oder klar, in der Südhälfte stellenweise Nebel, Tiefstwerte 18 bis 7 Grad. Am Tage im Nordwesten zunehmend bewölkt, gegen Abend Schauer und Gewitter, im Rest des Landes sonnig, nur langsam Richtung Mitte vorankommende Wolkenverdichtung. Temperaturen im Nordwesten 23 bis 27, sonst 28 bis 33 Grad. Am Sonntag im Nordwesten wolkig, in einem Streifen von Nordosten bis in den Südwesten Schauer und einzelne Gewitter, südöstlich davon zunächst sonnig, nachmittags einzelne Gewitter möglich, 18 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten.

et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. Russland hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass 3 Kampfflugzeuge den Luftraum Estlands verletzt hätten. In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau hieß es, die Maschinen hätten sich auf einem planmäßigen Flug unter strikter Einhaltung der internationalen Luftraumvorschriften befunden. Sie seien von Karelien in die Region Kaliningrad geflogen. Die Grenzen anderer Staaten seien nicht verletzt worden. Dies sei durch objektive Überwachung bestätigt worden, erklärte das Ministerium. Estland hatte angegeben, 3 Flugzeuge vom Typ MiG-31 hätten sich 12 Minuten über estnischem Gebiet befunden. Regierungschef Michal beantragte eine Sitzung des Bündnerpartners nach Artikel 4 des NATO-Vertrages. Dieser sieht Konsultationen vor, wenn ein Mitgliedstaat seine territoriale Integrität, Sicherheit oder Unabhängigkeit für bedroht hält. Polen hatte gestern Abend einen weiteren Zwischenfall mit russischen Kampfflugzeugen über der Ostsee gemeldet. 2 Maschinen hätten im Tiefflug eine Bohrplattform überflogen und deren Sicherheitszone verletzt, hieß es. Bundesforschungsministerin Baer hat eine umfassende Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zum Wintersemester 2026/27 in Aussicht gestellt. Die CSU-Politikerin sagte der Rheinischen Post, das Hauptproblem sei, wie so oft in Deutschland, die überbordende Bürokratie. Es sei nicht hinnehmbar, dass ein großer Teil der Anspruchsberechtigten das BAföG gar nicht beantrage, auch weil das Verfahren immer noch zu kompliziert und nicht niedrigschwellig genug sei. Ziel müsse es daher sein, das BAföG digitaler, einfacher und bekannter zu machen, betonte Baer. Sie wolle das verstaubte Image aufbrechen und das Angebot interessanter machen. Die Zahl der BAföG-Empfänger war im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Wert seit dem Jahre 2000 gesunken. Laut dem Statistischen Bundesamt erhielten knapp 613.000 Menschen Leistungen und damit 4% weniger als im Vorjahr. In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU und SPD eine Reform des BAföG beantragt. Kanzleramtschef Frey hat die angestrebte Rentenreform als gewaltige Herausforderung bezeichnet. Der CDU-Politiker sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, es sei Realität, dass wir heute doppelt so lange Rentenbezugszeiten hätten wie in den 1960er Jahren. Das habe natürlich versicherungsmathematische Konsequenzen. Außerdem habe es Auswirkungen für ein Kapitalumlagesystem, wenn über Jahrzehnte zu wenig Kinder geboren würden. Als Grundlage für einen Generationenvertrag, betonte Frey. Deshalb kämen heute nicht mehr 6 Erwerbstätige für einen Rentner auf, sondern das Verhältnis liege irgendwo zwischen 2 und 1,5. Zum Thema gesetzliches Renteneintrittsalter habe man in der Koalition eine Verständigung. Deshalb mache es aus seiner Sicht auch jetzt keinen großen Sinn, darüber zu diskutieren, meinte Frey. Wenn man es schaffen würde, dass sich das tatsächliche Renteneintrittsalter dem gesetzlichen möglichst stark annähre, hätte man schon viel erreicht. Deswegen sollte man sich darauf konzentrieren. Das erste internationale Hochseeschutzabkommen kann im Januar in Kraft treten. Durch den Beitritt von Marokko und Sierra Leone zu dem UNO-Vertrag wurde die erforderliche Zahl von mindestens 60 Ratifizierungen erreicht. UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem historischen Erfolg. Das internationale Abkommen sieht Schutzgebiete außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone einzelner Länder vor. Dies ist von großer Bedeutung, weil es 2/3 der Meeresgebiete betrifft. Dort gelten dann erstmals verbindliche Regeln zum Erhalt und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt. Die UNO-Mitgliedstaaten hatten bis zur Einigung im März 2023 mehr als 15 Jahre um den Vertrag gerungen. Deutschland zählte zu den ersten Unterzeichnern, die Ratifizierung steht aber dennoch aus. Weil das 60 andere Staaten aber inzwischen getan haben, tritt das Abkommen nach 120 Tagen in Kraft. Der Wetterbericht, die Lage am Rande eines Hochs, dessen Schwerpunkt sich nach Südosteuropa verlagert, gelangt von Südwesten sehr warme Luft nach Deutschland. Die Vorhersage nachts verbreitet gering bewölkt oder klar, in der Südhälfte stellenweise Nebel, Tiefstwerte 18 bis 7 Grad,

seagull, you fly across the horizon into the misty morning sun. Nobody asks you where you are going. Nobody knows where you're from. Now you fly through the sky, never asking why. And you fly all around. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 3 Uhr, die Nachrichten.